Ordnungen der Liebe zwischen Eltern und Kindern und innerhalb der Sippe. Zu Beginn sage ich etwas über das Zusammenwirken von Ordnung und Liebe. Es ist ein dichter Text und ich spreche ihn langsam. Die Liebe füllt, was die Ordnung umfasst. Sie ist das Wasser, die Ordnung der Krug. Die Ordnung sammelt, die Liebe fließt. Ordnung und Liebe wirken zusammen. Wie sich ein klingend Lied den Harmonien fügt, so fügt die Liebe sich der Ordnung. Und wie das Ohr sich schwer gewöhnt an Dissonanzen, auch wenn man sie erklärt, so gewöhnt sich unsere Seele schwer an Liebe ohne Ordnung. Mit dieser Ordnung gehen manche um, als wäre sie nur eine Meinung, die sie beliebig haben oder ändern könnten. Doch sie ist uns vorgegeben. Sie wirkt auch ohne, dass wir sie verstehen. Sie wird nicht gedacht, sie wird gefunden. Wir erschließen sie wie Sinn und Seele aus der Wirkung.